Lalalala. Ja, das war eine super Einladung von Raucherbalkon. Lalalala, alles ist wieder besoffen. Gérard wieder an der Reling am Kotzen. Genau. So, nee, ich dachte, ich drücke mal einen Aufnahmeknopf. Vielleicht ist ja mal wieder was Technisches. Markus, du bestellst dir ein Audio-Interface. Was bestellst du dir? Er bestellt noch, okay. Ich dachte schon wieder, mein Mikro geht gar nicht mehr hier. Xenix Q502 USB heißt das Ding. Okay. Angeblich. Ja, das. Warum soll es angeblich? Angeblich heißt das so. Steht das da so? Wo bestellst du? Music Store. Ah, Girl, ja, ist ein super Laden, habe ich jetzt auch bestellt, Girl, das ist super. Ich habe ja nur gehört von dir, man sollte das sich schicken lassen, sich da nicht hinsetzen. Kommt drauf an. Ein paar Sachen kannst du auch nochmal mitnehmen und unten bezahlen, aber manche Sachen musst du dir erst hinten in der Materialausgabe dann holen. Ja, du hast ja erzählt, das ist dann so wie beim Arbeitsamt oder beim ADAC ist es auch so, wenn du dahin gehst, da musst du eine Nummer ziehen und dann wirst du aufgerufen, ne? Ja, die Nummer steht auf dem Kassenbon. Du gehst also da zu dem Kassenmensch, nennst deinen Namen, dann sagt er dir den Preis und dann kriegst du den Kassenbon und da steht eine Abholnummer drauf. Und diese Abholnummer wird dann, manche haben mehr Glück, bei mir meistens zumindest eine halbe Stunde später, da auf so einem Display angezeigt. Und dann ertönt so ein Gong so, bim! Es ist wie mal, ich war ja letztens beim ADAC, wir haben ja so eine Auslandskrankenkasse gebucht, ich weiß nicht, das hast du auch, Gérard, ne? Du hast doch auch dieses High-End-ADAC-Paket, ne? Ja, aber keine Auslandskrankenversicherung, die musst du separat abschließen. Ah, genau, separat haben wir abgeschlossen, genau. Da wirst du dann auch mit dem Hubschrauber abgeholt und so, haben sie uns versprochen. Ja, okay, das hast du bei der Plus-Mitgliedschaft sowieso drin. Die Auslandskrankenversicherung ist nochmal separat. Wenn du da ins dann ist was anderes. Du wirst bei Unfall wirst du zurückgeholt, auch mit der Plus-Mitgliedschaft. Krankenversicherung hatten aber noch irgendwie andere Aspekte mit drin. Ja, du kannst dir die Farbe vom Hubschrauber auswählen. Genau, die machen wir auch immer, aber wirklich nur, wenn wir ins Ausland fahren, weil da kriegst du ja auch kurzfristig, ich muss ja nicht fürs ganze Jahr haben. Ah ja, okay, alles klar. Genau. So für 3-4 Wochen, du kriegst sie auch für drei Wochen nur. Hinweis für Eltern. Wenn du bei der Kita, Kindergarten, Schule, was auch immer gerade zutrifft, bei diesem Aufnahmeformular musst du gucken, meistens auf der letzten oder vorletzten Seite, wenn du da Helikoptereltern ankreuzt, rufen die immer einen Rettungshubschrauber, auch beim eingewachsenen Zehennagel. Ich dachte, du musst unterschreiben im Kindergarten, wenn das Kind gegen eine Schranktür läuft, dass du das mit Arnika-Kügelchen behandeln darfst. Das war bei uns nämlich so. Hier im Kindergarten musst du das unterschreiben, dass du das darfst, dass sie das dürfen. Mhm. Dass sie was dürfen? Das Kind mit Arnika-Kügelchen behandeln. Was sind das für Dinger? Ja, Arnika kennt man doch. Das sind doch die homöopathischen Kügelchen. Das sind die Einzigen, die helfen. Ach, du meinst Globulis? Ja, Globulis. Ja, kann ich da meinem Kind noch einen Pfund Zucker mitgeben? Soll sie ihn aber davon nehmen? Wenn irgendeine Kindergärtnerin das meinem Kind geben würde, ich würde die Kindergärtnerin kaputt hauen. Gut, dass es keine Kindergärtnerin mehr gibt. Dann eben Erzieherin. Das muss ich mir jeden Tag anhören. Das sind keine Kindergärtnerin, das sind Erzieher. Ah, nochmal ganz kurz zum Audio-Interface, bevor wir uns über Kindergärten auslassen. Also Gérard, ich habe das 302, du dieses, was, 508 oder 505? Was hat das jetzt alles? Was kann das alles? Ich gebe mal 302 ein, ich guck mal gerade, Moment. Ja, bitte. Hat wahrscheinlich mehr XLR-Eingänge oder Ausgänge beziehungsweise. Ich weiß, Klaus hat irgendwie so ein 800er, da kannst du dann noch irgendwie deine Stimme verfremden, dann klingst du wie ein Zebra oder so. Ja, auch sehr schön. Ich sitze öfters hier und denke mir so, ach, heute nehme ich den Podcast mal mit der Zebra-Stimme auf. Das passiert mir öfters. Ja, dann ärgere ich mich immer, dass ich kein Zebra zur Hand habe. Ich krieg das Zebra nicht aus dem Kopf. Ich habe nämlich vorhin beim Podcast bei meinen Hörspitzen erzählt, dass uns ein Zebra vors Auto gelaufen ist. Ein Zebra? Ja, die laufen meistens durch Berlin. Nee, ich hab drei Möglichkeiten gegeben. Zebra, Giraffe und Wildschwein. Zebra, Giraffe und Wildschwein. Giraffe wäre mal drunter durchgefahren. Genau. Und die wäre auch nicht so schnell gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Giraffe komme. Ich habe irgendeine Komödie gesehen im Kino. Die spielte in Gera. War das die? Wie heißt denn die? Mit dem Zebra im Garten. Gib dem Affen Zucker oder was? Nein, ach, das ist Adrian. Das war Janet Dano. Ja. Ist mir doch scheißegal, ob da ein Eisverkäufer war. Ist mir doch egal. Nee, war kein Eisverkäufer. Für Technikinteressenten, ich habe den Music Store Link zu dem 302 und dem 502 mal unten in den Chat geschmissen. Ich hoffe, der ist nicht kaputt. Okay. Na, ist ja noch in der Rückgabefrist. Ist ja online bestellt. Ne, ich meine, weil du den Link geschmissen hast, nicht, dass der jetzt nicht mehr funktioniert. Ja, der ist ja auch von online. Ach so. Der Rückgaberecht. Mensch, das war eine deutsche Kinokomödie dieses Jahr. Und da hat mich nur so kaputt gelacht, weil das so ein bisschen Hangover-mäßig war. Weil irgendeiner sagte, was macht denn das Zebra da im Garten? Und lief ein Zebra durch den Garten. Das war ja, bei Hangover war es ja, glaube ich, ein Löwe. Oder war, nee, ein Tiger. Ein Tiger. Der Tiger von Mike Tyson war's. Was? Das war der Tiger von Mike Tyson. Mike Tyson hat einen Tiger? Ja, in dem Film ja. Ach so. Ich fand das Huhn ja auch toll. Wie hieß denn? Jetzt habe ich hier eingegeben Komödien 2017. Fuck you, Goethe 3. Der läuft ja gerade ein. Gib doch einfach mal Komödien mit Zebras ein. Was? Es gibt einen Film, der heißt Lombok? Lombok. Ja, das ist der zweite Teil von Lombok. Der erste Teil von Lombok sind zwei Kiffer, die eine Pizzeria haben und mit ja, der ich kenne das Pizzeria ja, ja. da, ne? Und da ist ja, glaube ich, der zweite Teil davon. Das ist, also die Kifferfilme sind immer gut. Die Kifferfilme sind immer gut. Ja, Cheech and Chong fand ich auch gut. Ja, Cheech and Chong. Obwohl Half Bacon immer noch der geilste ist. Ja, Half Baked, genau. Half Baked ist cool. Sie haben das Polizei, Zuckerstute, das Polizeipferd hat Diabetes. Ja, wenn irgendeiner der Raucherbalkonhörer weiß, wie die deutsche Komödie heißt, die im Kino lief, das war irgendwie so eine Familienkomödie, wo der Zebra durch den Garten lief, ich weiß es nicht. Ich musste so lachen, wie ich dieses Zebra gesehen habe. Ich habe gedacht, ich möchte einen Garten haben und einen Zebra. Ja. So, Markus, bist du jetzt mit deinem Vergleich von der 302 und der 508 oder was weiß ich, bist du jetzt soweit? Kannst du uns da was zu sagen? Auf den ersten Blick hat der eine wohl drei Eingänge und der andere fünf. Das könnte die Bezeichnung erklären. Ah. Okay. Wir müssen mehr reden, sonst muss Klaus immer so viele Pausen rausschneiden. Und ja gut, preislich sind 6 Euro Unterschied. Deshalb bin ich am Überlegen, ob es jetzt lohnt, sich die 6 Euro auszugeben oder ob es egal ist. Was bezahlst du denn da? Was kostet denn da dieses 302? 302, 53, 502, 59. Ah ja, okay. dann ist okay. Ob man dann unbedingt dran sparen muss, nur bei dem Preisunterschied dann auch nicht so wirklich relevant. Es gibt einen Film, der heißt Los Veganeros. Warum kenne ich den noch nicht? Weil der Los Veganeros. Sagt mir auch nichts. Das hört sich gut an. Harry ist pensionierter Fleischesser mit Schulden im Rotlichtmenü. Als er von seiner Oma das vegane Restaurant Los Veganeros erbt, schmiedet er einen Plan, und das um in ein Bordell umzubauen. Ja, super. Das ist ein geiler Film. Erscheinungsdatum 16. März. Aber ich habe ja wirklich eingegeben, da oben deutsche Komödien. Ich frage mich ernsthaft, was sitzen da für Leute am Schreibtisch, die sich einen Filmtitel ausdenken für einen Film? Wie kann man einen Film zum Beispiel nennen? Grießnockerlen-Affäre. Ich weiß ja nicht mal, was Grießnockerln sind. Erzähl mir doch mal lieber, wie du ein veganes Bordell hinkriegen willst, wenn ich mit Gummipuppen. Vegane Gummipuppen, ja, super. Toller Folgentitel, Klaus. Notier schon mal. Oder hier, es ist auch ein Film rausgekommen dieses Jahr, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Okay, damit hätte man dann auch alles gesehen. Dann gibt's, was gab's noch dieser? Die Pfefferkörner? Ja, hört sich so nach Jugendfilm an. Ja. Das sind doch die Jungs aus Hamburg, ne? Kommt doch mal sonntags morgens. Ah, du kennst dich aus. Hab ich auch schon mal gehört, ja. Ich wusste nicht, ob es einen Film von gibt. So lange sind meine Kinder noch nicht aus dem Alter raus. Gut, Bulli-Parade. Die gibt's ja schon ewig. Da haben sie so einen Hype drum gemacht, diese Bulli-Paraden-Film. Hat den wer gesehen? Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was taugt. Ich habe keinen gesehen, habe aber da auch Bedenken, weil Bully Parade als Serie, das hat ganz gut funktioniert, aber das auf doppelte oder dreifache Länge kann ich mir nur schwer vorstellen. Ja, das Problem ist, Bully Parade hat gut funktioniert. Schuh des Manitums hat auch sehr gut funktioniert. Ja, aber ich glaube, in diesem Film Bully Parade, da sind ja irgendwie alle Filme von Bully drin, ne? Also, nee, nicht Filme, sondern da sind die Charaktere drin, die ja im diese Show, die er auch gemacht hat, immer waren nur. Bei der Bully-Parade doch. Nee. Da ist Winnie-Two drin, siehst du auf dem Plakat. Dann ist hier, dann hat er doch hier gemacht, hier, Sissi, Kaiserin. Nee. Und hier die. Ja, das ist richtig, weil dann alles die Dinger sind, die auch in ihrer Show gemacht haben. Ach, in der Bully-Parade waren die auch in der Show drin? Richtig, da sind die ganzen Filme ja entstanden eigentlich. Schuh des Manitou, das war ja vorhin ein kleines, dieser Manitou oder dieser Winnetouch oder wie der auch heißt, das war ja so eine ganz kleine Rolle von der Bully-Parade selber, genauso wie Sissi und der Kaiser, die hatten ja sowieso immer zwischendurch, dass die da mal ganze Filme draus machen und diese komische Traumperiode da, Traumschiffperiode 1 oder was, das waren ja auch immer, sag ich mal, kleines Frequenzen in dieser Bully-Parade selber in der Show. Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern, also ich weiß gar nicht, ob ich das so regelmäßig geguckt habe, ich habe also hier immer Samstag nachgeguckt mit Esther Schweins und Stefan Jürgens, ne? Hieß er so? Und hier. Genau. Wiegald Boning, Olli Dittrich. Und wie hieß Mirko Nonchef. Ja, Mirko Nonchef, der hier immer den Piraten gespielt hat. Genau. Hallo, du mein kleiner Papagei, sprechender Papagei auf der Schulter. Der hat doch so einen Papagei, Dingen hat er so einen Papageien gehabt, ne? Genau, in der Hand. Der hatte da wo der den Haken hatte, hatte der den Papagei. Und da, wo der normalerweise den Papagei hat, hatte der seinen Haken auf der Schulter mit der Augenklappe. Ja, genau. Erstmal großartig. Samstagnacht, also das ist genauso großes Kino wie Tutti Frutti. Ich mochte ja immer die Mandarine gerne. Samstagnacht war schon ziemlich gut. Ich hatte auch irgendwann mal eine CD, viel gedacht. Aber ungeschlagen war immer noch Sport. Ja, genau. Sport, Neues vom Sport. Neues vom Sport und zwei Stühle, eine Meinung. Pucki ist weg. Ja. Neues vom Sport, Damenbinden. Ja. Thüringen, wie war das, ne? Was? Neues vom Sport, ja, ich erinnere mich. Aber zwei Stühle, eine Meinung war auch gut. Das hat er ja wieder gefickt eingeschüttelt. Ja, genau, Kentucky Fried Chicken. Darf sie mal in die Wege titten, genau. Neues vom Sport. Ach, egal, ich klicke mir das Ding jetzt, zur Not kann ich ja zurückgeben. Karl Ranseier ist tot. Oh. Der wohl erfolgloseste Schauspieler seiner Zunft. Gott, ich will dich nehmen lassen. Letztes oder vorletztes Jahr, die Schule, auf die meine Tochter geht, wurde irgendwie umbenannt oder sollte umbenannt werden. Bitte Vorschläge abgeben. Dann konnte ich natürlich die Karl Ranseier Schule nicht. Ja. Egal, sei ja, egal, ran sei Gedächtnisschule. Oh, großartig. Hier gibt's noch Neues vom Sportsprüche. Lars Rieken ist beim Walter von einem Jäger angeschossen worden. Rieken hatte zu Hause sein N vergessen. Oh Mann. Automobil, Rekord bei Opel. Oh, der wirkt aber auch langsam da, nur. Da, ja. Ein paar davon stehen wieder auf, weil der Postillon in den News. Mhm. Ja, Peter Neururer wird Heimtrainer. Warum? Hat ein Rad ab. Udo Lattek, der erfolgreichste Vereinstrainer aller Zeiten, hat das Geheimrezept für die ewige Potenz entdeckt. Lattek lässt sich den Nachnamen verkürzen. Sehr gut. Heiliges Blechle. Ich kann mich da gar nicht erinnern, aber es war großartig. Samstagnacht. Ja, das hatte was. Die Doofen. Beim 100 Mädchen Brustkraulen, der Linkshänder gewann, überraschend Michael Jordan, Michael Jordan mit einer Körbchengröße Vorsprung. Oh Mann. Vincent van Gogh und Niki Lauda bestritten im Endkampf im Ohrring. Endstand 1:1. Ja komm, Niki Lauda, der hat doch, den kann man doch nur verarschen. Der hat früher eine Fackelmannmütze getragen. Alter, jetzt mal ehrlich, der ist doch selber schuld. Ja. So, und zum Schluss noch ein Resultat vom Melken. Milch. Aber sehr gut. Ja, ja. Einfach mal googeln. Sport von Samstag, RTL Samstag Nacht. Das Geilste ist, du bist auch auf der Domain betzler.de, ne? Na klar. Ich sag nur Bächler. Habt ihr eigentlich das Event-Shirt fürs Wochenende schon gesehen? Das Event-Shirt? Was für ein Event ist am Wochenende? Am Wochenende ist ein ganz besonderer Event fürs Team Granu Fink, hat der Klaus gepostet, weil die Uhren werden von 3 auf 2 Uhr gestellt. Oh. Ah, okay. Ich bin einer von den Leuten, der diesen Hashtag gemutet hat. Habe ich aber noch nicht gelesen. Deswegen weiß ich das nicht. Und ich habe eben noch das Event-Shirt gemacht. Ah, okay. Event-Shirt. Hättest du mal lieber eine Event-Windel gemacht, Alter. Pissen für den Weltfrieden. Ja, guck, ja, musst du mal entmuten und gucken. Nö, du, ich lese so viel, ich lese so viel dönigen Kram bei Twitter und das ist alles ganz lustig, was bei Twitter passiert und so. Ich meine, viele Leute regen sich auf, dass ich hier meinen Unfollower und Followerin habe. Ich sag da muted's. Ist halt einfach so und ich begrüße es halt immer, dass viele Leute halt ein Hashtag bei Twitter nutzen, dann kann man es halt muten, weil nicht jeden interessiert alles. Ist halt einfach so. Das war ja beim ESC genauso. Beim ESC gab es ja 100 verschiedene Hashtags, weil mich dieser ESC-Gerotze überhaupt nicht interessiert. Und ich war dann so konsequent, ich bin dann den Leuten entfolgt. Ich habe gesagt, ich sag, bitte nutzt ein Hashtag, dann kann man das muten. Dafür gibt es die Funktion bei den Twitter-Dingern. Man möchte zwar mit den Leuten in irgendeiner Weise vielleicht in Kontakt bleiben, das soll ja auch so sein. Aber jeder hat seine verschiedenen Interessen und wenn der andere das nicht mag, dann, ja mein Gott, dann hat man halt die Möglichkeit, einen Hashtag zu verwenden und den kann man muten. Das ist doch dann alles gut, oder? Ich mute kaum was. Ist mir auch einfach zu umständlich. Überscrollet einfach, fertig. Ich brauch bloß sagen, rechte Maustaste, muten, dann sagt er mir eine Stunde, 2 Stunden, 8 Stunden, einen Tag oder für immer. Und dann sage ich auch mal für immer. Ja, aber den Spaß, den mache ich mir erst gar nicht. Ich überscrolle dann und gut ist. Das ist wie bei 3 Beiträge bei Facebook, was mich nervt, überscrolle ich einfach und lese. Ja, hast ja recht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hast ja recht. Ich meine, so viel kommt ja beim Granofink, da kommt ja gar nicht so viel. Eigentlich bräuchte man es in den Mythen. Also es gibt Sachen, die sind wesentlich nerviger, das stimmt. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass sich die Leute aufregen, wenn man dieses Unfollow was macht oder so. Das kommt, glaube ich, einmal am Tag. Einmal. Du hast es ja auch, Gerard, ne? Ja, aber auf meinem privaten Account. Da ich den aber eh nicht bespiele, interessiert mich das auch nicht, weil ich habe ja 2. Den einen habe ich mir gemacht, bevor ich mit dem Podcasten angefangen habe. Und da ich keine 2 Accounts brauche, habe ich nur allen Leuten gesagt, so nimmt jetzt hier Gerards Welt und der andere interessiert mich auch nicht mehr. Ja, naja. Also ich meine, klar, ich sag, wie gesagt, es kommt einmal am Tag. Also ich weiß nicht, warum man sich darüber aufregt, über einen Tweet einmal am Tag. Aber es gibt halt Leute, die regen sich halt über jeden Scheiß auf. Aber gut, ich werde es halt demnächst wirklich definitiv abstellen, weil hab einen App-Tipp vom Kai bekommen. Das kannst du mit einer App machen. Und da siehst das du in deiner App. Das Problem ist, die App kostet Geld und ich muss erstmal mein Apple-Guthaben auffüllen. Ich muss mir mal wieder eine Karte kaufen und dann kaufe mir die App und dann ist Ruhe. Dann braucht ihr euch darüber nicht mehr aufregen. Dann schalte ich das aus. Ich weiß ja, wie ich es ausstellen kann. Nur das Problem ist, wenn ich es ausstelle, dann bringt mir diese App nichts, weil ich nicht sehe, wer mir folgt oder wer mir entfolgt. Das sehe ich nicht. Ich kann es nur anstellen. Also wenn diese bescheuerte Internetseite, wenn ich da einfach nur die E-Mail-Mitteilung ausstellen könnte, ich habe es nicht gefunden, dass ich sage, okay, ich möchte nicht, dass es getwittert wird. Das kannst du nicht ausstellen. Das ist das Problem. Wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht mit aus. Ach, ist doch egal. Eins, was ich gemutet habe, war damals hier Bundestagswahl, diesen BTW 17, weil mir das echt tierisch auf den Nerv ging. Und AfD und den ganzen Mist. Na gut, auf jeden Fall für die Mute-Abteilung habe ich unten einen Bildlink zum Event-Shirt mal reingeschmissen in den Raucherbalkon-Chat. Shootroom? Link, das, ja, das ist so ein Bilderhoster. The Bachelor, the Long Run. Ja, sehr gut. The Bächler. Der Bächler. Ja, kann man mal eine Stunde länger pinkeln, ne? Genau, eine Stunde länger. Deshalb the Long Run. Ja, ich habe das schon verstanden. Ich meine, wann gehen die mal pinkeln? Um 3? Versuchen zumindest. Halb 3 bis halb 4, Gleitzeit. Was, die Pisser, wie läuft, wie läuft. Was, die Pisser haben Gleitzeit? Der Bächler hat Gleitzeit. Ja, mein Gott. Ja, jedem sein Spaß. Irgendwann kommt wieder was Neues. Das geht genau. Wieder, das geht im Januar. Im Januar geht's wieder los. Im Januar kommt Dschungelcamp. Yeah. Mhm. Okay, dann werde ich wahrscheinlich Idioten. Ja, aber ich sage, das sind so Sachen, wo du sagst einfach, das interessiert dich einfach nicht oder so, ne? Ja, ich guck's mir wahrscheinlich an und finde das toll. Ich meine, das ist toll, ich find's lustig. Teilweise ja. Ja, du musst dir das mal überlegen beim Dschungelcamp. Da gehen Leute in das Dschungelcamp rein, die früher eigentlich mal gut Geld hatten. Und die gehen jetzt da rein, weil die sich halt überschuldet haben und kriegen dann zwischen 50 und 300.000 Euro, keine Ahnung, war die Dings hier, die Schwarzenegger-Troller, nee, hier, wie hieß sie, Brigitte Nielsen, war die nicht schon zweimal da drinne? Och, keine Ahnung. Ich krieg davon immer nur am Rande mit, wenn da irgendwann mal eine Tageszeitung rumliegt, wo davon was erwähnt wird. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist total toll und Persönlichkeitsentwicklung. Also ich brauch's nicht. Ja, die Frage ist natürlich, was ist toll? Was will denn der Deutsche sehen? Ich meine, wenn ich mir das Fernsehprogramm angucke, was jetzt im Fernsehen läuft, dann frage ich mich ernsthaft, was sitzen da für Leute, die verantwortlich sind für das Fernsehprogramm? Und wie können die nachvollziehen, dass die Deutschen den Dreck wirklich sehen wollen? Die machen wahrscheinlich so ganz tolle Umfragen, geratene Leute wie mich. Ich mache mir mal Spaß daraus und erzähle Scheiße, weil ich diese ganze Umfragerei für totalen Schwachbug halte. Ne? Antworten Sie auf diese Frage, vollkommen egal, um was es geht, ne? Trifft nicht zu, trifft ein bisschen zu, trifft halbwegs zu. Welcher Vollidiot denkt sich denn sowas aus, bitteschön? Ja, aber guck dir mal das Fernsehprogramm an. Ich meine. Nee, mache ich nicht. Ja, eben, ich auch nicht. Aber du kannst ja gucken, wo du willst. Also, wenn ich bei uns ja auf der Rettungswache sitze, hier, wenn ich Rettungsdienst fahre. Okay, da hast du Bereitschaft, muss ich irgendwie ablenken. Ja, aber die haben halt kein Netflix und Amazon. Und dann guckst du halt mal durch. Da läuft den ganzen Samstag irgendwie Blaulicht im Einsatz, Blaulichtreport und da läuft den ganzen Samstag irgendwie Polizei, Rettungsdienst im Einsatz und du schüttelst nur mit dem Kopf, was erzählen die da für einen Dreck? Mach so ein Scheiß. Mal den Sender an. Ja, ist ja scheißegal, was du anmachst. Ich nur mal ein Beispiel hier. Geht in die gleiche Richtung hier, war letzte oder vorletzte Modcast, den ich gehört habe. Also, ja, ich höre ganz viel Podcasts, ja, tue ich auch. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man heute noch Radio hört, ist ja immer dieselbe Scheiße. Ja, 80% schon, aber deshalb höre ich schon seit ein paar Jahren, wenn ich das Radio anmache, läuft dann Deutschlandfunk, D-Radio Wissen, wie heißt das jetzt, weiß ich nicht, WDR5, diesen normalen Dudelfunk höre ich eh schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ich weiß es nicht, also, ja, wie gesagt, aber da läuft... Da gibt es auch Vorteile bei Radio Köln, kannst du, wenn du nicht weißt, ob deine Uhr richtig geht, musst du hören, was da läuft. Also da wirklich, da, ich habe geguckt, dann lief um 11.43 Uhr die ganze Woche dieser Titel. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, und da frage ich mich mal ernsthaft, was sitzen da für Leute im Büro, die dann einfach sagen, das muss der Deutsche jetzt gucken. Das ist ja auch mit den ganzen Serien. Du guckst die ganzen Serien auf Netflix oder Amazon und sagst dir so, boah, was für geile Serien, warum liefen die nicht im Fernsehen? Doch, die liefen im Fernsehen. Irgendwo auf Vox abends um 23.30 Uhr, wenn Deutschland schläft. Da liefen solche Serien wie Breaking Bad oder so ein Gedönse. Wir schalten Fernseher an, und werden dann mit CSI New York, CSI Bad Salzuflen, CSI Schalke und weiß der Geier was zu bombardiert. Du guckst den ganzen Scheiß, diesen CSI-Rotze. Ich gebe dir einen ganz kleinen Tipp. Ja, bitte? Bei der gar nicht so lang her gewesenen und von manchen Leuten gemuteten Bundestagswahl war mehr als die Hälfte der der Wahlberechtigten Ü50. Okay. Und das wird sich so auch woanders niederschlagen. Ja, meinst du, Ü50 guckt jetzt gerne irgendwelche Arztserien und CSI? Ja gut, das ist ja mehr die Abteilung RTL und Co., ne? Ja gut, aber das ist ja gut, ich weiß nicht, was auf ARD und ZDF läuft. Das habe ich ja abgewählt nach der 5. Klasse. Also ARD läuft Tatort Sonntag, das weiß ich, aber das habe ich heute auch in meinen Hörspitzen gesagt. Ich habe ja, wir können ja reden, Markus. Ich habe ja gesagt, ich bin ja großer Fan dieser deutsch-skandinavischen Produktion. Und da ist ja meistens das ZDF mit im Boot und nicht die ARD. Und ja, Countdown, Kopenhagen war auch ZDF. Ja, ich sag ja, davon rede ich ja. Ich habe es ja in meinen Hörspitzen heute gemacht. Hast ja, gut, klar, du sitzt ja hier, kannst ja noch nicht gehört haben. Darum geht's ja. Countdown Kopenhagen ist eine Produktion zwischen Kopenhagen liegt Dänemark, ne? Ja. Also eine Produktion zwischen ZDF und einer dänischen Fernsehanstalt. So, das sind Sachen, das kriegt die ARD nicht hin. Die machen ihren Tatort, der wird ja von Woche zu Woche schlechter. Und ja, was da tagsüber sonst noch so läuft, weiß ich nicht. Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Gibt es diese ZDF-Vorabendserie noch? Also früher hießen sie, glaube ich, Colt Sievers und Western von gestern. Gibt es sowas heute noch? Ich habe keine Ahnung. Wir reden jetzt hier gerade von Mitte der 80er für die jüngeren Zuhörer. Ja, ich weiß gar nicht. Was läuft denn jetzt abends? Das lief doch momentan irgendwie auf RTL Nitro oder so Blödsinn. Ja, nee, aber jetzt mal ernsthaft. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Was läuft denn jetzt abends auf dem ZDF zwischen, wann war das? 17:50 bis 18:50? Was läuft da abends auf RTL? Wahrscheinlich irgendwie so ein Soko Leipzig. RTL ist doch vollgepumpt hier mit diesem. Ich rede vom ZDF. Was läuft auf ZDF? Lief das ja früher. Dann musst du auch ZDF sagen. Ja. ZDF, keine Ahnung. Ist mir einfach, habe ich noch nie geguckt. Das gucke ich ARD und ZDF gucke ich alle zwei Jahre. Ja, stimmt. Ja gut, also Colt Sievers und Western von gestern, das waren früher die Vorabendserien, die auf dem ZDF liefen. Ja, Entschuldigung, ja, hätte ich sagen sollen. Ja, ist richtig. Ja, was läuft denn da abends? Soko Leipzig oder sowas wahrscheinlich. Da müsstest du wahrscheinlich mal die fragen, die ZDF regelmäßig gucken. Ich habe bis jetzt außer WM und EM habe ich keinen Grund gefunden, warum ich ZDF und ARD reinschalten sollte, wenn ich ehrlich bin. Ich sag's euch, ich habe es nach der 5. Klasse abgewählt. Aber wie gesagt, und deswegen gucke ich auch fast kein Fernsehen. Deswegen gucke ich halt wirklich nur noch irgendwelche Streaming-Sender, also wie Netflix oder Amazon. Weil ich traue mich gar nicht. Also wollen wir das jetzt mal live machen hier, mal gucken hier. Wie heißt das? Wie ist das? TV-Programm hier, TV-Programm. Was läuft denn jetzt gerade? TV-Spielfilm.de. Was läuft denn jetzt gerade? Auf dem ersten läuft DFB, Fußball, da sind wir wieder, Gérard. Jetzt hast du DFB-Pokal, ja. Ja, auf dem ersten, auf dem zweiten läuft Eduard Zimmermann, ach nee, der ist ja schon tot, Aktenzeichen XY. Das gibt es noch, wow. So, jetzt geht's los. Auf RTL läuft die 100 spektakulärsten Momente vor laufender Kamera. Was? Ja. Auf Sat.1 läuft The Taste. Das ist eine Kochsendung. Ich glaube, da müssen die kochen und das komplette Gericht wird auf einem Löffel serviert, glaube ich. Ja, ich glaube. Pro7, die nackte Wahrheit, sagt mir gar nichts. Kabel 1, ein Sender, der vielleicht vernachlässigt wird, zeigt gerade einen sehr guten Film. Mein Filmtipp für heute Abend, 8 Blickwinkel, sehr cool. Oh ja, der ist gut. Kann ich wirklich nur empfehlen, der ist echt gut. Der ist nicht schlecht. Ja, wird halt immer weniger, was du gucken kannst. Wenn, dann sind die 20.000 Wiederholungen und worauf du ja auch keinen Bock hast. Ja, auf RTL, diese Musiksendung hier mit Olli Geisen, ne? Wie heißt die? Meinst du jetzt da, wo die Charts mal gucken oder dieses neue? Ja, genau, ja, Olli Geisen, die Charts. Oligarchen gibt's in Russland. Die ultimative Chartshow. Ja, genau. Ich finde das immer total geil. Die läuft ja schon seit gefühlten Jahrzehnten. Die finden immer irgendwelche neuen Charts. Wenn du sagst so besten Rock-Klassics, besten Balladen, besten Hits der 80er, besten der 90er, besten 2000, besten One-Hit-Wonders, die besten Top-1-Platzierungen. Ich wollte gerade sagen, irgendwann wird es dann lustig, wo du dann denkst, die besten Badewannensongs oder die besten Duschsongs, die besten Mitgröl-Hits, die lassen sich ja immer wieder was Neues einfallen. Also das ZDF ist gar nicht so weit weg im Gegensatz zu früher. Wenn ich jetzt mal gucke, das Programm von gestern. Schwarzwaldklinik? Nee, 17:45 Leute heute. 18:05 bis 19 Uhr Soko Köln. Gut, früher war Soko 51:30. Ich wollte gerade sagen, Soko Leipzig, Soko Köln. Ich war ja richtig gut. Okay, alles klar, ja. Und dann heute, dann hast du hier das Wetter, dann die Rosenheim-Korps. Deutschlands große Clans, die Persil-Story. Ja gut, okay. Persil ist ein Clan? Ich wusste schon, warum ich Persil nicht kaufe. Clan ist Persil von der Mafia oder was? Die Waschmittel-Mafia. Persil. Ja, oder im Comedy-Programm ist es dann die Persil-Flage. Nur echt mit der roten Schleife. Aber auch nur, weil die Helikopter die drum gebunden haben, aus Brandenburger Tor. Jetzt hol nicht wieder den ADAC da rein, das giltet nicht. aber wie gesagt, das ist einfach so, weißt du, da läuft da seit Jahren immer derselbe Kram. Rosenheim-Korps, Soko, ich glaube, Soko Leipzig gibt's glaube ich auch. Hier auf RTL, der Dauerbrenner. Alarm für Cobra 11. Ich wollte gerade sagen, seit 1945 bei RTL, Alarm für Cobra 11. Der Einzige dabei geblieben ist glaube ich, dieser Türke. Ne? Das ist der Einzige, der schon immer Ewigkeit dabei ist. Alle anderen wechseln immer. Der ist dabei geblieben, der kriegt, glaube ich, auch keine andere Rolle. Der ist der Einzige, der hat immer. Ja, aber ich meine, wenn der so lange nichts anderes dreht, ne, der ist ja immer auf diese Rolle festgetackert. Irgendwo. Ja, klar. Aber ohne den wäre die Serie auch nichts mehr. Wenn sie den auswechseln würden, dann wäre auch vorbei. Bevor du sitzt im Theater, der spielt irgendwo was von Shakespeare. Ihr guckt ja an hier. Wie hieß er? Alexander Klavs. Das war, glaube ich, der erste Gewinner von Deutschland sucht einen Superstar. Darf ich da mal kurz reingrätschen als Musiker? Ja, bitte. Also ich habe bis vor 3 Jahren habe ich DSDS doch geguckt. Allerdings nur die Castings. Ja, das macht ja jeder. Sobald ausgefiltert wird, wird es langweilig. Ja, eben richtig, genau. Das TVOG jetzt auch. Die Blind Auditions gucke ich mir an. Dann hat die ersten Runden vielleicht noch, aber dann wird es langweilig. Ja gut, aber ich meine, was ich sagen wollte, dieser Alexander Klaas, weil du gerade sagst, hier Shakespeare, der Alexander Klaas, der spielt Tarzan Musical, wollte ich gerade sagen. Genau. Ich habe mich mal mit einem Musikproduzenten unterhalten. Da ging es um DSDS. Die Aussage fand ich ziemlich krass, aber ziemlich lustig, und er hat recht. Ich meine, gut, ihr wisst jetzt gerade noch Alexander Klavs, wer das ist oder so, aber wir könnten das Spiel jetzt durchspielen. Wir hätten jetzt einen dabei, der kennt Alexander Klavs nicht. Der hat gesagt, DSDS lebt halt einfach von diesem Erfolgsgeschichten den Sachen, was den Leuten so nebenher passiert. Und der hat mir damals schon gesagt, frag mal Leute, in 20 Jahren, wer ist Alexander Klavs? Das wird dir wahrscheinlich keiner sagen können, wer das war. Keiner. Ja. Also die wenigsten werden dir sagen können, das war der mit DSDS, der erste DSDS-Gewinner mit Take Me Tonight. Das werden die wenigsten wissen. Aber frag in 20 Jahren nochmal, und der war genau bei der Staffel, glaube ich, drittplatzierter, wer ist Daniel Kübelböck? Ja, der war aber nur Dritter. Da wird jeder sagen, ach, das war der mit dem Gurkenlaster, und das war der Typ, der nicht singen kann, und solche Geschichten, das wissen sie. Es war kein Gurkenlaster, es war ein Senflaster. Ja, was weiß ich, ist mir... Weil im Mediengestalterforum hat 10 Minuten später einer so einen Banner gebaut mit dem Develay-Logo, also diesem Hersteller-Logo, mit Vollgas gegen Deutschlands Dummheit. Ich bin mir auch sicher, dass ein Gurkenlaster war. Das war ein Gurkenlaster. Also aber ja, Mai. Also wenn es ein Senflaster war, dann müssen wir den Senfbeauftragten Herrn Backhaus fragen. Der kann das ja gerne mal kommentieren. Ja, aber der hat alles richtig gemacht, weil der hat wahrscheinlich mehr Kohle verdient danach wie Alexander Klaus jetzt noch verdient. Ich glaube... Der Junge ist nämlich Millionär. Ja, der hat, der verkauft, glaube ich... Solaranlagen oder Photovoltaik? Ich weiß es nicht mehr genau, weil auf jeden Fall hatte der unheimliche Geschäftsidee, der hat sich unheimlich gemacht. Und wenn du den das mal Fotos siehst von heute, du erkennst den einfach nicht mehr wieder. Hm. Noch nicht mal annähernd. Also selbst wenn er das nicht gemacht hätte, aber da hatte mir dieser Musikproduzent gesagt, da fragt man die Leute nach 20 Jahren, wer ist Daniel Kübelböck und so. Und also mich könntest du selbst jetzt fragen noch nach irgendwelchen DSDS-Gewinnern. Fällt euch jetzt noch so, ohne zu googeln ein, also mir fällt noch ein Mark Medlock ein. Beatrix Egli, das war die Schlagertroller, ja genau. Genau. Thomas Godoy. Genau, der Godoy. Stimmt, der war auch. Ja, Pappnasen-Heinz, seine Frau kenne ich, Platz 2. Pappnasen-Heinz, seine Frau kenne ich, ja, super. Wie heißt er hier? Prince, der von letzter, war der von der letzten Staffel? Da habe ich rausgesehen. Nee, hier, die wohnen ja bei mir ums Eck, mehr oder weniger. Alessio geht's gut. Ah, Alessio, ja, genau. Pietro und Sarah? Stimmt, Pietro hat gewonnen, stimmt. Pietro hat gewonnen? Ja, okay, die bleiben aber noch in Erinnerung, weil sie die Schlammstadt haben, weil sie danach immer noch im TV waren, um ihr Leben aufzuarbeiten irgendwo da. Ne? Ansonsten. Ja gut, das ist ja, das ist ja Fernseh, weil, weißt du, die haben sich verliebt, die haben sich ja nicht wegen dem Fernsehen verliebt, die haben sich ja wirklich verliebt. Dein Produzent hat einen Denkfehler drin. Er hat recht, dass man sich an Kübelböck erinnert, ja, unter Umständen mehr als an andere Gewinner. Aber Kübelböck hatte einen Vorteil, genauso wie Grazia, wer kennt die noch? Grazia, die sah doch ein bisschen aus wie Anastasia-Format, so ungefähr. Ja, aber das war doch die beste Freundin von Kübelberg, ne? Ja, da geht um was anderes. Die waren alle in der ersten Staffel und die aus der ersten Staffel, die kommen noch am weitesten. Nicht nur der Gewinner, auch die anderen. Kannst du genauso Popstars, Big Brother, die Big Brother hast du halt noch genauso. Wer kann sich noch an die zweite, dritte Staffel erinnern? Die erste kannst du fast noch aufzählen. Keine oder? Sau, Jürgen rennt immer noch hier durch die Jürgen, Slatko, hier den Nominator, den Christian, wie er hieß. Das sind Sachen, aber nach der zweiten Staffel, dritten Staffel hört es auf. Der Nominator war aber nicht in der ersten Staffel. Nee, Christian. Nee, aber das. Doch. Nee, der war der zweite mit dem dicken Harry, oder wie hieß der nochmal? Harry, der Gitarrenspieler, genau. Da. Genau. Wie hieß dieser Glatzkopf, der da die Dings gevögelt hat? Entschuldigung. Die haben doch dann auch geheiratet. Oh Gott, jetzt hat der Big Brother. Furchtbar. Wie hießen denn die Big Brother? Zweite Staffel, ne? Ja. Aber fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Hieß sie Sachsen-Barbie? Nee, wie haben sie denn genannt? Mann! Sie hatte Barbie. Wie hieß sie denn? Ach hier, da sind sie. Wie hieß sie? Fuck! Big Brother, was macht, wie hieß sie? Daniela und Karim. Ach so. Franken-Barbie. Ja, die haben doch auch geheiratet, ne? Boah, keine Ahnung. Franken-Barbie. Ja, die haben auch andere Sachen gemacht, die im öffentlich-rechtlichen Telefon nicht vorkommen. Ja, genau. No. Aber gehen wir doch mal was an. DSDS ist natürlich präsent hier auch mit Dieter und so, ne? Ja. Aber so, Popstars Staffel 1 kennt jeder den Gewinner oder die Gewinner. War das nicht Broses oder war das Angel? Wie heißen sie? Nein, No Angels. No Angels, genau. Das waren die No Angels. Zweite Jahr waren Broses, glaube ich. Ja. Das weiß ich noch, weil ich habe mal bei einer Veranstaltung Musik gemacht und da waren Broses als Act gebucht. Also nur als Insider in Anführungszeichen bekannt, nicht für den normalen Menschen. So. Und eine Veranstaltung. Freitag war gebucht. Patrick Nu, kennt ihr noch aus der Schweiz? Ja. 5 Days. Und Samstags waren... Der war doch mal bei DSDS in der Jury, ne? Ja, genau. Und Samstags waren Broses gebucht. Und ich glaube, die waren schon ein halbes Jahr irgendwie raus aus Popstars. Aber ich fand die sowas von arrogant. Furchtbar. Und ja... Ich kann mich nur an den einen Hit erinnern, wie hieß es, I Believe, Baby, I Believe, bla bla bla, ne? Und das ich kann mich nur an Ross Anthony erinnern. Ja, Ross Anthony, von dem hörst du immer noch was. Und dieser Italiener, dieser Giovanni. Ach ja, Giovanni Mozzarella oder wie hieß er? Ja, der mit der Tomate. Genau. Tomate Mozzarella. Da weiß ich, der kommt immer hier ein paar Kilometer weiter bei uns hier, bei uns in der Kreisstadt. Da hat er irgendwelche Freunde oder Kumpels oder so. Die sagen mir, Giovanni war wieder da oder so. Aber der ist wohl auf dem Teppich geblieben. Aber damals, wie die noch ganz groß im Geschäft waren, das war also dieser Auftritt. Also ich habe als Discjockey gearbeitet mit einem Radiomoderator. Also das war ganz gruselig mit diesen Brosis-Leuten und furchtbar. So, geht's weiter. 2003, dritte Staffel. Da gab es drei Staffeln von. waren das schon diese komischen Nupagadi? Diese schrägen. Nee, Wochen? Die waren 2004. Aber die waren auch, das war doch auch Popstars, ne? Nu Pagadi, das waren diese schrägen Rock. Was war 2003 Popstars? Was war da? Männlein und Weiblein, da gab es zwei. Preluders und Overground, ne? Yes. Ja, Alter, wie geil, Alter. Preluders und Overground. Du machst mir Angst. Ja, du, ich war Discjockey, ich musste die schalten. Die hatten ja mal alle nur einen Hit. Preluders und Overground hießen die, ne? Ja. Hießen so? Ja, die hießen aber, so, ne? Geil. So, 2006, Staffel 5. Ja, jetzt bin ich raus. Also Nu Pagadi kriege ich noch hin, 2005, weiß ich auch nicht, kriege ich mehr hin, bin ich raus. Ja, gehen wir doch mal durch, wenn ich schon auf habe, die Seite. Fünfte Staffel 2006 war Monroes. Okay. Monroes, mit der Blonden, die bei uns hier aus Göttingen kam, die hat nämlich das Jahr davor, ist die irgendwie bei diesem, wie heißt das, Recall rausgeflogen? Oh Gott, wie hieß die denn? Warte mal, Monroes, wie hieß sie denn? Moment. Ich google mal nebenbei. Monroes. Wie hieß denn diese Blonde? Wie hieß sie? Ach nee, das war sie gar nicht. Nee, wie hieß denn diese Blonde aus Göttingen, die dann gewonnen hat? Monroes, das war die Mandy Capristo. Das ist doch die, das war doch dann, ist doch die Freundin oder nicht Freundin von hier, von dem Ölauge hier von Dortmund hier, von Özil, ne? Ich glaube ja. Von Glubschi. Und die war dann auch irgendwann, war die nicht auch irgendwie bei DSDS? Jury. Ja, Mandy war dann auch bei DSDS, genau. So, und die ich meine war, Moment, da habe ich das Foto, wie heißt sie? Fotografierte. FKG-Gymnasium, oh Gott, wie hieß sie denn? Ende Platz 5 bei Popstars. Wie hieß sie denn verdammt nochmal? Keine Werbung für dieses Gymnasium. Felix Klein Gymnasium in Göttingen, da habt ihr einen Popstar produziert. Warum steht der Name da nicht? Wie heißt sie denn, verdammte Scheiße? Leo! So, in welcher Band war die? Wann war das? Kriegst du das raus auf der Popstars-Seite? Wer? Leo? Von wann? Von welchem Jahr? Ja, das war meine Frage, Leo. Leonore Bartsch. So heißt sie. Die ist, glaube ich, das Jahr davor rausgeflogen und dann Queensberry war sie. Bei Queensberry waren sie dabei. Und das war 2014? Vor 3 Jahren. Okay. Aber die ultimative Kack-Casting-Show, habt ihr die mitgekriegt? Deutschlands beste Partyband. Oh, da war Gérard bestimmt mit am Start. Das war Thomas Godoy war, glaube ich, 2008, müsste so danach gewesen sein. In der Jury war der Typ von MTV, dieser Steve Blame. Als Banner-Party-Band? Okay. Die war in der Jury 2008, diese Anja Lukaseda. Okay. Und hold on to your seat, Oli P. Oli P. Fruchtzwerge in meinem Bauch. Ja, genau. Du, pass auf, Markus. Die haben da Partybands gesucht. Du, Markus, pass auf. Hast du die Raucherbalkon-Folgen gehört? Paar. Pass auf, das haben wir lange nicht gemacht. Ich habe nämlich gerade einen Anruf vom Team Granofick. Ich soll mal kurz vorbeikommen. Wir haben immer dann immer so kurze Team Granofink-Pausen und da spielt man Jingle ein und während des Jingles können die Leute sich ein YouTube-Musikvideo angucken. Jetzt für unsere YouTube Playliste vom Raucherbalkon. Hättest du jetzt mal so spontan mal einen Musiktitel und dann melden wir uns in ein, zwei Minuten wieder? Hau mal raus. Ding, ding, ding, ding. Jetzt fragt der Markus, ganz geschockt. Ja, ich habe ja alle Nebenverbraucher ausgeschaltet. Ach so, ah, okay, alles klar. Ja, ich logge mich mal nebenbei im Raucherbalkon ein. Raucherbalkon, damit ich dann, wenn du mir jetzt einen Titel nennst, damit ich gerade mal das Timo Granofik besuchen kann. Damit du mir dann nämlich einen Titel nennen kannst. Rock'n'Roll Led Zeppelin. Oh, wow, unbelievable. Das ist gut. Rock'n'Roll von Led Zeppelin. Ja, dann an alle Raucherbalkon-Hörer, geht mal auf unsere YouTube-Playliste, die der Klaus mal verlinken wird, der die Shownotes hier schreibt, und hört euch ein bisschen Rock'n'Roll an von Led Zeppelin. Wir hören uns gleich schon wieder. Da sind wir wieder. Ist denn noch irgendwer da, der mit mir spricht? Markus, bist du noch da? Björn? Ja. Ah, sehr gut. Ich fand das total lustig. Ich habe ja nebenher dieses YouTube-Ding ausgesucht. Da hast du dich so lange nicht bei YouTube eingeloggt, da musstest du gleich via Telefon einen Bestätigungslink eingeben. Furchtbar. Oh, ich sehe gerade, was wir leider verpasst haben, waren im August 2017 die deutschen Meisterschaften im Granupolo. Im Granupolo? Pinkeln die da um die Wette beim Polo spielen? Ja, ich weiß nicht genau, was diese Granuten so machen. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Markus, erzähl mal, du bestellst jetzt so ein bisschen Equipment, du hast ja jetzt ein Interface bestellt, als Musiker hast du ja wahrscheinlich auch ein Mikro, richtig? Nee, ich habe nur Stöcke, ich bin Trommler. Ja gut, aber die Stöcke kannst du nicht ins Interface stecken, also Mikro brauchst du schon, das weißt du ja. Ja, ich werde dann mal am Donnerstag, Freitag, je nachdem, wann das Ding kommt, im Proberaum vorbeifahren und mal dem der Gesangsabteilung was aus dem Ständer nehmen. Und du fängst... Er hat Ständer gesagt. Ich wollte gerade sagen, du packst der Gesangsabteilung an Ständer, das ist aber auch was Feines. So. Nein, ich nehme da was raus. Mhm. Und dann gucke ich mal, ob das was taugt oder nicht. Ansonsten... ganz großes Kino, was ich gerade habe, was auch der Klaus hat, das Rode M3. Super. Sehr zufrieden mit. Ja, ansonsten Gesangsabteilung. Ja, das heißt, du wirst demnächst ja zu Gast sein beim Backhauscast. Ist das richtig? Theoretisch am Sonntag, ja. Theoretisch am Sonntag. Zu dem Zeitpunkt hattest du, glaube ich, noch kein... Du hattest ja... zu dem Zeitpunkt ja noch keinen Podcast am Start. Hast du das gemacht wie andere Podcaster oder Hörer waren es ja auch mittlerweile? Hast du wirklich Waffeln mit dem Ding gebacken und hast dann Beweisfotos oder Videos irgendwo hingeschickt? Gibt's da was? Ich habe in diesem Logbuch, was mitgeschickt wurde, ein Gericht verfasst. Ah, okay. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Wer das wissen will, muss am Sonntag zuhören. Ah, richtig, alles klar. Oder eben danach noch. Aber ich sehe gerade, wenn dieses Rode M3, da ist das ein USB-Mikro? Nein, das ist ein XLR. Ein Standalone-Mikro, okay. Ja. Ja, das Interessante ist, es ist ein Kondensatormikrofon, glaube ich. Irgendwie haben alle Podcaster immer aufgedröselt gekriegt, ihr müsst euch ein Großmembranmikrofon kaufen. Wir hatten mal vor ganz, ganz langer Zeit hier zu Gast immer einen... Björn, weißt du noch, wie der hieß, der Tontechniker? Klaus, wüsste das jetzt? Ja, ich mir liegt's auf der Zunge. Auf jeden Fall war hier ein Tontechniker am Start. Der hat das studiert. Der weiß, wovon er redet. Und der hat uns da mal eine Predigt hier gehalten und alle haben gesagt so, okay, das hört sich zumindest nicht doof an, was du da erzählst. Kein Podcaster braucht ein Großmembranmikrofon. Der hat immer gesagt, kauft euch ein schönes Kondensatormikrofon, schöne Spinne davor mit einem schönen Popschutz und so. Und bei ihm, er hat gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, er hat immer gesagt, das Rode M3, das hat er selber. Der macht irgendwie, der mischt irgendwie irgendwelche Konzerte ab und da wird viel mit Rode M3 gemacht. Also ich weiß nicht, das liegt irgendwo zwischen 80 und 90 Euro und ich bin damit super zufrieden. Tolles Mikro. Und kein Großmembran. Das ist wichtig. Wie gesagt, an Mikros komme ich wohl erstmal ran über die Kapelle. Da mal in Ruhe gucken. Ich weiß ja auch gar nicht, ob das mit meinem Cast überhaupt großartig weitergeht oder nicht. Ja, stimmt, du hast jetzt die Nullnummer. Ich wollte heute Werbung machen. Ich wollte heute schon mal Werbung machen. Nee, heute noch nicht. Ja, aber ist ja raus. Ja, was? Assi Prolowski war das. Genau. Ja. Googelt mal, vielleicht findet ihr irgendwas. Ja, ich habe so ein paar Sachen angefangen vorzubereiten, da muss ich mal gucken. Aber ich habe ja Zeit, weil ich werde auf jeden Fall nichts vor Sonntag veröffentlichen, weil sonst hören die Sachen und sagen dann, nee, den Idiot und höre ich mir nicht mehr an und dann geht das auf den anderen Cast über, das wollen wir ja nicht. Ja, gut, der Backhaus-Cast, das interessiert eh keine Sau. Also da ist ja Frank Backhaus, der ist ja total unfreundlich und Klaus Backhaus, vergiss es, also kannst ruhig rausholen, ist alles gut. Liebe Grüße an den Backhauscast. The best personal podcast in town. Wer kommt denn da oben? Ich denke immer, es sind irgendwelche Zerstörer hier. Die haben aber auch alle Namen hier in der Pott-WG. Wo ist denn hingerockt? M7880. Hui. Ja, letztens habe ich ein paar Mal einen gesehen. Den würde ich einfach nur Capture nennen, so C18-Dings-Dablab. Wo ist denn eigentlich Gerhard hin? Der hat sich an seinem Mikrofon abgemeldet. Der ist doch allein zu Hause. Der hat sich ein bisschen Wildgulasch mitgenommen vom Wochenende. Ja, ich muss halt mal Nachschub holen. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Also wenn du jetzt so eine Wildsau anfährst, also wer wissen möchte, wie man eine Wildsau anfährt, was passiert ist, hört sich bitte Girards Welt an oder www.hörspitzen.de, da gibt es mehr Informationen zu. Aber die Frage stelle ich mir gerade, wenn du so ein Wildschwein anfährst, ist das Fleisch genießbar? Kann man das? Ich kenne mich da nicht aus. Oder blutet das so ein, dass man sagt, wird alles... Ich sag mal, es kommt, glaube ich, auch darauf an, wo du das Vieh triffst. Ich habe irgendwo gehört, ich weiß aber nicht, ob das bei Gerard im Podcast war, den ich gehört habe, oder hier am Raucherbalkon irgendwo. So, wenn du das Vieh anfährst, kriegt der wohl irgendwie schlechte Laune und Adrenalin oder irgendwie sowas in der Art und dadurch wird das ungenießbar. Ja, eben, genau. Ich wollte gerade sagen. Also ich glaube, beim Raidinger war es. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Irgendwo wurde das erwähnt. Ja, wie gesagt, also ich habe da keine Ahnung von. Also ich meine, früher wurde geschlachtet, da wurde das Tier, ich weiß nicht, erschossen im Kopf irgendwie, so ein Bolzenschuss. Bolzenschussgerät, sowas, genau. Ja, irgend sowas. Das ging schnell irgendwie, dann ging das, aber ja, ich weiß nicht. Ich meine, gut, das Vieh muss ja auch Adrenalin gehabt haben irgendwie. Ja, wahrscheinlich schon, als es vom ersten Auto getroffen wurde, ne? Ja, eben, meine ich ja. Der Hinterläufer und gut war, ne? Ja, wir haben es ja am Kopf getroffen. Jo, genau. Ja, ich habe da keine Ahnung von Viehzeug, wie die reagieren. Ich glaube, das Zeug kannst du nicht genießen. Wie Marco schon sagte, voll mit Adrenalin. Oder was auch immer, auf jeden Fall sowas in der Art. Ich meine, die haben da im Rating drüber gesprochen. Okay. Jo, ich denke einfach mal, wir schnacken jetzt gleich nochmal so ein bisschen weiter hier. Gerard ist auch nicht mehr da. Kurze Frage noch. Markus, Night of the Pots, bist du dabei? Oder live dabei? Jetzt guckst du mal auf das Datum dieser Veranstaltung und dann guckst du mal, wo ich wohne und dann könntest du das unter Umständen selber beantworten. Das ist der 11.11., das ist Karneval. Das heißt, du bist so ein richtiger Gag, ja? Nee, überhaupt nicht, aber 11.11. ist so ein Tag, da kannst du in Köln nicht allzu viel planen, weil das ist die Eröffnung des Straßenkarnevals. Das heißt, ab 11.11. geht's relativ zentral mit ganz vielen Leuten los. Ich bin da früher eine Kuriertour gefahren, hier mit dem Sprinter, und da hat sie schon echt wirklich fast besoffen, die Leute auf der Motorhaube liegen. Okay, alles klar. Ja, deswegen kannst du aber trotzdem bei zu Hause sitzen bleiben, Night of the Pots hören oder sogar mitmachen. Ja, schauen wir mal.